sang nur traurige Lieder. So sah mein Leben auch aus. Und ein Hauch von Resignation klang immer wieder zwischen den Zeilen heraus. Bis ich aus meinem Totenschlaf erwachte, als Gottes helles Licht meine dunkle Nacht durchbrach und mir eine wirklich neue Hoffnung brachte, als ich erfuhr, dass Gott das hielt, was er versprach. Und jetzt sing ich neue Lieder, weil ich was zu singen hab. Sing ich neue Lieder, von dem, der mir ein neues Leben gab. Klingt immer wieder aus deinen Worten heraus. Bleib doch nicht mehr bei deinen Zweifeln stehen. Wag den ersten Schritt zu Jesus Christus hin. Er kommt dir entgegen und dann wirst du sehen. Er gibt dir die Chance zu einem Neubeginn. Und dann singst du neue Lieder. Und zusammen singen wir dann wirklich neue Lieder. Von dem, der dein Leben völlig ändern kann. Und dann singst du neue Lieder. Und zusammen singen wir dann neue Lieder, von dem dir dein Leben völlig ändern kann.